Tief in jedem von uns Menschen wohnt eine große Sehnsucht nach dem Unbekannten, nach dem Ungeblickten, nach dem offenen Horizont oder den verschlungenen Pfaden. Nicht jedem von uns erlauben es jedoch die äußeren Umstände, dem Trieb zur Forschung nachzugehen und das Weite zu suchen. Auch das meinige Leben, ich spreche von mir, also von Klumpfuß Kläffer, hin und wieder auch Skarabäus von Retzold genannt, auch das meinige Leben also vollzog sich in seinem größten Teil auf den geordneten Bahnen des Vorgeschriebenen. Nur einmal schien mein bisheriger Alltag aus den Fugen zu geraten. Ich hatte im Frühling des Jahres 1812 gerade meine harte und entbehrungsvolle Ausbildung als Hutmacher und Kistenbauer beendet und beschloss aus diesem Anlass zum ersten Mal das Dorf meiner Kindheit und Jugend zu verlassen. Oft hatte ich in einer Pause jenen Pfad betrachtet, der sich zwischen zwei Hügeln dahinschlängelte und sich am Horizont in einem Waldrand verlor. Nun betrat ich jenen Wald, den man im Dorfe stets geheimnisvoll den Maulwald genannt hatte. Ich fand mich in einer seltsamen Atmosphäre, es erstreckte sich ein trübes Licht und gelegentlich waren seltsame Laute oder auch Gesänge zu vernehmen. Von diesem unerhörten Klang verängstigt, suchte ich den Weg tiefer in den Wald hinein, bis ich auf eine Gruppe von Wegelagerern stieß, die ich in einem voreiligen Trugschluss für geeignete Expeditionsgenossen hielt. Zwar wurde ich von diesen Gestalten sogleich erkannt. Schönen guten Tag. Sie müssen Löffelhochsachen vom Rauchgrillach sein. Doch es stellte sich die Verständigung mit diesen Zeitgenossen als nicht unbedingt sehr zielführend heraus. Ich versuchte zunächst, den Gesprächen zu folgen, doch konnte ich mich darin nicht recht orientieren. Was, die Gesprächsfaden hat die Katze verkleinert? Ja, super! Eine dieser verwachsenen Gestalten wollte mir gar ein Gedicht vortragen, dessen Bedeutung sich mir nicht ganz erschloss. Ich möchte ein Nislein erstmal, ein Gedicht von Friedrich von Nislein. Es lautet wie folgt. Dieser Mann war auf dem Bau, man sieht es ihm gar anne, man hört auch, er ist nicht sehr schlau, wie im Wald die Tanne. Danke. Ich vermutete, dass mit diesem Spott meine Wenigkeit gemeint sein sollte und wollte mich doch nicht so einfach abspeisen lassen. Ich ließ mir meine Verschüchterung nicht anmerken und richtete keck die Frage in die Runde, was wohl der Grund des hiesigen Wegelagerns sei. Ich will mich laben an des Glases Tülle. Auf mal, die Schnülle. Warte mal, so leere Hülle. Okay. Ja, es stinkt. Aber sonst läuft's. Na? Mehr habe ich nicht zu sagen. Nee. Wie haben Sie sich hier eingefunden? Frontal. Ja. Können Sie dazu noch mehr sagen? Nee. Ich musste mir wohl eingestehen, dass mein bisheriges Fragen sich als nicht erfolgreich erwiesen hatte. Doch ich bemerkte, dass nur einer der dreien mir in seinem Blick Verständnis entgegenbrachte. Er schien der Vernünftigste unter den Wegelagerern zu sein, und an ihn richtete ich noch einmal die Frage, was wohl der Grund dieses Aufenthalts sei. Ich habe gedacht, wir machen hier Musik, aber die Leute sind nur am Saufen. Ich finde das ganz schön asozial, also im positiven Sinne. Also das war gerade jemand, mit dem haben wir nichts zu tun. Der lagerte nur am Wegesrand. Ich muss hier mal kurz... Oh! Die Leute sind heute außer Rand und Band. Oh, da kommt eine Technotenkarre. Eine was? Dazugelegt. Hui! Eieiei, das ist schon hoch. Sie haben wehgetan. Da hinten das Mikrofon noch. Staub wirbelte auf und es geriet nun Dynamik in die Szenerie. Ich konnte kaum mehr etwas vor meinen Augen sehen, doch bemerkte ich, dass die drei Wegelagerer umgehend die Flucht ergriffen. Da ich selbst die Orientierung verloren hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen. Die Situation stellte sich als derart unübersichtlich dar, dass ich, sobald wieder Ruhe in die Szenerie gekehrt war, zuerst noch einmal fragen musste, was hier wohl soeben geschehen war. Ja, es trug sich zu, dass der Reifenheinrich vorbeiritt. Und er hatte natürlich einen Karren voller feinster Pneu auf Felge. Und so beschlossen wir uns, aus einem Teil des Eichwaldes einen Karren zu zimmern und auf selbigem in sauseswindig Geschwindigkeit durch die anliegende Wüste zu entgleiten. Rausgefahren in monatelangem schweißtreibenden Ruderbewegungen auf dem Pneu des Reifenheinrichs hatten wir dann doch letzten Endes die glückselige Fügung, einen Marianengraben als labende Oase zu erreichen. Also als Fazit kann man schon sagen, alles ist nochmal gut gegangen. Ja, doch in Gänze nicht ganz, doch wohl scheint es, als ob. Und damit würde ich gern schließen. Aber können Sie nochmal abschließend diesen Weg anderen Zeitgenossen und Genossinnen empfehlen? Nicht. Wir befanden uns mitten im Maulwald auf einer kargen Lichtung. Zumindest meine Orientierung war längst ausgesetzt. Doch es ergab sich nun zumindest die Gelegenheit zu rasten, für mich erneut Gelegenheit, nach dem wahren Grund der Reise dieser seltsamen drei zu fragen. Und nun erst erfuhr ich, dass auch die drei Wegelagerer sich eigentlich auf einer Expedition befanden. Der Vernünftige unter ihnen berichtete es mir, was es mit dem Gegenstand dieser Jagd auf sich hatte. Es ging um die Suche nach keinem Geringeren als dem Schachtelmund. Also ich habe gedacht, dass das was mit vielen Mündern zu tun hat, die man da in so eine Schachtel tut. Weil jeder, der spricht, hat einen anderen Mund und deswegen braucht man da eine Box für, damit man das da einpacken kann, damit man das später wiederfindet. Na? Der Schachtelmund ist ein mit extrem starken Zangen in ein Quadrat gepresster Mund. So sieht's aus. Und was macht er so? Was er so macht? Er spuckt Blut zum Beispiel. Und diverse andere Sekrete. In Wahrheit ist es in Gänze anders. Es ist der Schachtelmund befindlich im Knospenbereich des Halms, sogenannten Schachtelhalms, oben angebracht. Die Öffnung des Mundes empfängt das Bienenvolk in Gänze, um es im Inneren zu behausen. Und im Schachtelmund gibt es auch eine kleine Ecke, die bevölkert wird von Musikantinnen, die dort täglich ein fröhliches Liedlein spielen, um das Volk zu unterhalten. Nachdem dieser Bericht also endlich für Klarheit gesorgt hatte, geschah aber etwas Merkwürdiges. Das Licht begann sich zu verändern, alles wurde fad und trübe. Ich befand mich in Not und zitterte am ganzen Leibe, musste den letzten Kraftreservenhalm aufschöpfen, um aus dieser Situation zu entrinnen. Auf einmal kommt am Rand der Kreuzung ein Scharren uns entgegen. Es war der Schachtelmund. Ich hätte sofort hilflos kapituliert. Doch zum Glück wussten meine Weggefährten, was in dieser Situation zu tun war. Ich hoffe, dass wir uns daran erinnern, dass wir alle unsere Flötenfische mit haben, mit der wir Hilfe holen können. Das ist eine bestimmte Tierart, die man spielen kann, die einen ganz großen, hohen Ton von sich gibt. Und ich packe meinen Flötenfisch. Der Schachtelmund versucht, nur fähig, unbegreifliche, elendlange Schachtelsätze zu formulieren, einen Ausweg zu kommunizieren, was schwer zu verstehen ist. Deswegen rufe ich meine Freunde, die Amselschar, um zu übersetzen. Und gemeinsam fliehen wir in das nächste Wäldchen. Alle 28 Beine von sich gestreckt, redet der Schachtelmund Er redet, aber niemand mag so recht glauben, dass nur Stofffetzen über die Schallwellenübertragung ins Gehörgänglein durchs Nasenloch auf Zahn geschrieben und wir. So war das erste und auch einzige Abenteuer in meinem Leben bestanden und fortan konnten die Dinge in meinem kleinen Dörflein wieder ihren geordneten Gang nehmen. Nur meine drei Weggefährten machten sich auf den Weg in ein neues Abenteuer, um dieses Mal einem anderen Tier auf die Schliche zu kommen, das hier abschließend beschrieben sei. Auf Wiederhören sagt Klumpfuß Kläffer. Der Wasseresel taucht empor und legt sich rücklings auf das Moor und ordnet künstlich sein Gebein im Hinblick auf den Mondenschein, dass dieser ihm ein Ornament auf seines Leibes Wölbung brennt. Mit diesem Ornamente naht er sich der Fingur Wasserstadt und diese, die ihn ringsum neidet, mit einem Doktorhut bekleidet. Als Lehrer spricht er nun vom Puls, mit Geistlicht und Geduld verschönern könne, was sonst nicht in allem dem Geschmack entspricht. Er stellt zuletzt mit viel Humor sich selbst als lehrreich Beispiel vor. Seht her, ich bring euch in Person. Er stellt zuletzt mit viel Humor sich selbst als lehrreich Beispiel vor. Seht her, ich bring euch in Person. Das Kunsthandwerk als Religion.